aus Glas trägt mich raus in die Weiten. Auf sanften Wogen und durch graue Seen. Bei Tag und Nacht soll mich die Sterne leiten. Leuchten mir, dass ich nicht untergehe. Während ich verträumt am Ruder steh. Es fährt ein Schiff, ein kleines Schiff aus Glas. Es trägt mich still auf meiner großen Fahrt. Wo zwei Himmel sich berühren, da soll es mich einzig führen. Trotz des Sturm, Gezeiten und Gefahr. Halte Stand, mein kleines Schiff aus Glas. Hinauf, hinab trägt es mich durch die Wellen. Umfährt manch Riff und folgt dem Sternenlicht. Mag sein, mein Schiff wird eines Tages zerschellen, wenn in mir der letzte Traum zerbricht. Doch dieser Tag ist lange nicht in Sicht. Es fährt ein Schiff, ein kleines Schiff aus Glas. Es trägt mich still auf meiner großen Fahrt. Wo zwei Himmel sich berühren, da soll es mich einzig führen. Trotz des Sturm, Gezeiten und Gefahr. Halte Stand, mein kleines Schiff aus Glas. Stand, mein kleines Schiff aus Glas.